Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 96. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. In der heutigen Sendung begegnen wir Alexa Hennings, mit der ich nicht nur das Interesse für Friedell teile, sondern auch die Gewohnheit, Interessen in Form von Projekten, bevorzugt solchen, die in Radiosendungen münden, nachzugehen. Erstens, weil dann gleich alle etwas davon haben, zweitens, weil der für nähere Auseinandersetzung nötige Zeitaufwand anders kaum zu rechtfertigen und damit aufzubringen wäre. So kam Alexa Hennings Herbst 2010 nach Wien, um für ein geplantes Radiofeature über Friedell zu recherchieren und geriet dabei unter anderem an mich. Diesem Umstand verdanke ich neben ihrer Bekanntschaft und einigen für mich neuen Erkenntnissen über Friedell auch den Kontakt mit Werner Rotter, der in den Folgen 45 und 46 dieser Reihe bereits zu Gast war, und Otto Steffel, dessen Beitrag demnächst zu hören sein wird. Alexa Hennings Feature geriet meines Erachtens ganz ausgezeichnet, wurde 2011 unter dem Titel »Bitte beiseite treten, ich springe« vom Mitteldeutschen Rundfunk ausgestrahlt und seither von einigen Rundfunkstationen im deutschsprachigen Raum übernommen. Auch im österreichischen Rundfunk war es auf Ö1 zu hören, wenn auch um fast ein Drittel gekürzt, was im Nebenprodukt konsequente Entfernung sämtlicher Hinweise auf Radio Orange und diese Sendereihe mit sich brachte, sowie unter eklatanter Missachtung lizenzrechtlicher Bestimmungen. Aber was soll's? Wir wissen ja, wie schwer's die Öffentlich-Rechtlichen heute haben. Wollen wir nicht nachtragend sein? Der zuständige Redakteur musste sich einen längeren Vortrag anhören. Ich gestehe mir, dieses Strafmittel bei Friedell abgeschaut zu haben und die Kaffeehausrechnung begleichen. Aller Wahrscheinlichkeit nach aus eigener Tasche. Viel Vergnügen mit der nun folgenden Lesung und dem Gespräch, bei dem, ich möchte fast sagen naturgemäß, nicht immer ganz klar war, wer denn nun wen interviewt. Jedenfalls handelt es sich um jene Folge, in der ich meinen Krähen mit Abstand am dicksten auftrug, wofür ich mich bei der Hörerinnenschar schon bei Alexa Hennings noch jetzt herzlich entschuldigen möchte. Der Materialismus. Eine Persönlichkeit vom Schlage Emersons fehlte auf dem Kontinent, zumal in Deutschland herrschte ein ganz grobdrehtiger Materialismus. Die Schreibtischideologie der 48er hatte bankrott gemacht. In dieser Krise warf der Zeitgeist alle bisherigen Traditionen der deutschen Kultur von sich. Romantik, Weimar, Kant, Hegel gerieten unterschiedslos in Verruf. Nur Schiller, aber zum liberalen Leitartikler apprätiert, behielt ein gewisses Ansehen. Wir haben bereits gehört, dass fast alle Naturforscher von Säkularformat die rein mechanische Naturerklärung ablehnten. Aber Macht über das Publikum gewann eine Gruppe von feuilletonistischen Halbgelehrten, die aus Darwin, Comte, Feuerbach und den Enzyklopädisten die handgreiflichsten Plattitüden zu einer naturwissenschaftlich auflackierten Philosophie des gesunden Menschenverstandes kompilierten. Nicht umsonst heißt im Deutschen ein Kolonialwarenhändler Materialist. Es war wirklich eine Weltweisheit für Gewürzkrämer. 1852 ließ Jakob Moleschott seinen berühmten Kreislauf des Lebens erscheinen. Physiologische Antworten auf Liebigs chemische Briefe, welcher, wie bereits erwähnt, dezidierter Vitalist war. Den Phänomenalismus widerlegt Moleschott durch folgendes Räsonnement. Ist Grün etwas anderes als ein Verhältnis des Lichtes zu unserem Auge? Und wenn es nichts anderes ist, ist das grüne Blatt nicht für sich eben deshalb, weil es für unser Auge grün ist? Dann aber ist die Scheidewand durchbrochen zwischen dem Ding für uns und dem Ding an sich. Ein Satz von einer derartigen, bei einem Popularisator besonders frappierenden Unklarheit müsste, wenn er schon so dunkel ist, wenigstens sehr tief sein. Übersetzt man ihn aber, so stellt sich heraus, dass er nicht bloß flach, sondern schwachsinnig ist. Molleschott meint nämlich, dass das Blatt von unserem Auge nicht als grün empfunden werden könnte, wenn es nicht tatsächlich grünes Licht ausstrahlte. Oder, mit anderen Worten, alles, was grün wirkt, ist grün. Eine metaphysische Beweisführung von unbezweifelbarer Überzeugungskraft. Aber kaum weiterführend als die Schlussfigur: alles, was Flügel hat, fliegt. 1854 erhob sich der sogenannte Materialismusstreit. Der Physiologe Rudolf Wagner hatte gewagt, auf einer Naturforscherversammlung zu erklären, die Wissenschaft sei noch nicht reif, die Frage nach der Natur der Seele zu beantworten. Darauf antwortete Karl Vogt mit seiner vielgelesenen Schrift Köhler Glaube und Wissenschaft, worin er mit knotigen Bierwitzen und apodiktisch vorgetragenen Realschülerkenntnissen den Gegner satirisch zu vernichten suchte. Dort findet sich auch der oft zitierte Satz: Das Gehirn scheide Gedanken aus wie der Magen Verdauungssäfte und die Leber Galle, den Vogt von Cabanis entlehnt hatte. Nur fügte er noch das geschmackvolle Bild vom Urin und den Nieren hinzu. Was bei dem Franzosen des Rokokos ein kapriziöser Scherz war, machte er zu einer humorlos breitgetretenen Glaubensformel. 1855 erschien Ludwig Büchners Kraft und Stoff, ein in grobem Packpapierdeutsch verfasstes, kahles und streitsüchtiges Oberlehrergeschwätz gegen Hegel und Konsorten und den Kant-Schwindel gerichtet. Der bekannte Satz, dass alle Erkenntnis mit der Erfahrung anhebe, aber doch nicht aus ihr entspringe, ist unklar oder ungereimt. Kants unglückliche Einteilung der Erkenntnis in a priorische und a posteriorische folgt notwendig aus seiner Versäumnis, die Begriffe der Erfahrung und Erkenntnis nicht vorher ordentlich ins Auge gefasst zu haben. Kant hat auch nicht die Zeit, in der er lebte, zur Entschuldigung, da vor ihm Locke, Hume und manch einer gelebt haben, welche dem Apriorismus den Krieg erklärt hatten. Die materialistischen Richtungen lassen sich in drei Gruppen sondern. Keine von ihnen kann auf Originalität Anspruch machen und alle haben ihre Modelle verflacht und vergröbert. Die erste Spielart, der soeben charakterisierte Materialismus im engeren Sinne, lehrt den Absolutismus des Stoffs und leitet sich von Holbach her. Die zweite, der Sensualismus, lehrt den Absolutismus der Empfindung und hat ihren Stammvater in Condillac, ihren deutschen Hauptvertreter in Feuerbach. Die dritte, die eine wesentliche Vergeistigung bedeutet und sich fast schon als ein Spiritualismus mit physikalischen Gewissensbissen definieren ließe, lehrt den Absolutismus der Kraft. Sie geht auf Leibniz zurück und wurde am konsequentesten als Energetik von dem Chemiker Wilhelm Ostwald ausgebaut, für den die Materie als primärer Begriff nicht mehr vorhanden ist. Diese entsteht vielmehr als sekundäre Erscheinung durch das Zusammensein gewisser Energiearten. Diese Auflösungsform des Materialismus ist aber erst ein Menschenalter später hervorgetreten. Für Büchner und Konsorten gibt es nur Stoff und die Kraft gehört zu ihm bloß als seine Eigenschaft und Äußerung, wie zum Klotz das Wackeln oder zum Wind das Blasen. Eine Weltansicht, die sich streng genommen in gar nichts von dem Fetischismus unterscheidet, den der Medizinmann mit demselben fanatischen Geschrei verkündet. Der Marxismus. Ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung, die häufige Begleiterscheinung materialistischer Strömungen, ist in jener Zeit auch in Deutschland zu beobachten, obschon lange nicht in dem Maße wie in Frankreich und England. Es kam zur Errichtung neuer Eisenbahnstrecken und Schiffslinien, Bergwerke und Fabriken, vor allem großer Bankhäuser und Aktiengesellschaften. Im Zusammenhang damit steht die Entwicklung des Sozialismus, der mit jedem echten Kapitalismus fast gleichzeitig in die Welt tritt und ihm auf Schritt und Tritt folgt, wie der Geist des Bettlers dem übermütigen Flottwell. Seine zwei stärksten Exponenten waren, wie jedermann weiß, Marx und Lassalle, beide aus prononciert bürgerlichem Milieu stammend. Marx ist neben Darwin der einflussreichste Gelehrte des 19. Jahrhunderts, obgleich er ebenso wenig Philosoph war wie dieser. Sein Hauptwerk, das Kapital, von dem nur der erste Band zu seinen Lebzeiten erschien, ist ein höchst verwickeltes, kunstvoll und künstlich vernietetes System von abstrakten Definitionen und Schlussfiguren, das nicht nur dem Proletarier, sondern auch dem Durchschnittsgebildeten in großen Teilen unzugänglich ist, sodass man mit einiger Übertreibung behaupten könnte, der Marxist sei ein Mensch, der Marx nicht gelesen hat. Aber durch eine Art geheimnisvoller geistiger Ausstrahlung sind seine Lehren doch in die ganze Welt gedrungen. Den Katechismus der neuen Doktrin enthielt das im Februar 1848 gleichzeitig in deutscher, französischer, italienischer, flämischer und dänischer Sprache erschienene Manifest der Kommunistischen Partei von Marx und Engels, gerichtet gegen die Bourgeoisie-Klasse, die an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt hat, indem sie das Privateigentum für 9/10 der bestehenden Gesellschaft aufhob, wodurch sie das Proletariat zwinge, seinerseits das Privateigentum aufzuheben und alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staates, das heißt des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Marx lehnte alle früheren sozialistischen Theorien ab und erklärte sich für den ersten Vertreter des wissenschaftlichen Sozialismus, der an keinerlei Gefühle oder moralische Erwägungen appelliert, sondern bloß den realen Tatbestand und dessen unausweichliche Entwicklung aufzeigt, indem er nicht feststellt, was sein soll, sondern was sein wird. Als Werte, lehrt er, sind die Waren nichts als kristallisierte Arbeit. Sie sind genauso viel wert, als sie von dieser Arbeit enthalten. Ihr Maß ist daher ganz einfach die Zahl der auf ihre Herstellung verwendeten Arbeitsstunden. Die Kosten dieser Arbeit werden durch die Menge der Subsistenzmittel bestimmt, die ein Arbeiter braucht, um sich dauernd im Zustande der Produktionsfähigkeit zu erhalten. Dies ist der verbrauchte Wert. Der Wert, den der Arbeiter produziert, ist aber stets erheblich höher als der verbrauchte. Dieser Überschuss, den Marx Mehrwert nennt, stellt den Profit des Unternehmers dar. Da der Arbeiter nur den Lohn bezieht, der dem verbrauchten Wert entspricht, so wird er, obgleich er scheinbar erhält, was ihm zukommt, um den Mehrwert geprellt. Er leistet mehr Arbeit, und zwar umso mehr, je länger die Arbeitszeit ist. Denn wenn zum Beispiel zur Deckung seines Unterhalts 5 Arbeitsstunden nötig sind, so ist bei 10-stündiger Tagesarbeit der Profit des Unternehmers größer als bei 8-stündiger. Der naheliegende Einwand, den unter anderem Karl Jentsch gemacht hat, dass Mehrwert noch lange nicht Reingewinn sei, denn der Fabrikant habe ihn mit dem Grundrentner, auf dessen Grund und Boden die Fabrik steht, mit dem Kaufmann, der die Fabrikate vertreibt, und mit dem Kapitalisten, von dem er Geld geliehen hat, zu teilen, ist im Sinne Marxens nicht stichhaltig, da auch diese Abzüge, Bodenrente, Zwischenhandelsprovision, Darlehenszinsen, alle der Ausbeuterklasse zugutekommen und es im Prinzip offenbar gleichgültig ist, ob sich der Unternehmer selber oder ein anderer Kapitalist, ein Grundstückseigentümer, Warenhausbesitzer, Bankier mit der Mehrarbeit bezahlt macht. Kapital ist nach Marx, was eine Rente, ein durch die Arbeit anderer erzieltes Einkommen abwirft. Daher gab es im Mittelalter noch kein Kapital im strengen Sinne, denn die meisten Arbeiter waren noch Eigentümer ihrer Produktionsmittel. Durch eine Reihe von Ursachen kam es im Laufe der Neuzeit nicht nur zur Entstehung solchen echten Kapitals, sondern auch zu seiner immer stärkeren Akkumulierung in den Händen einiger weniger und zur Expropriation aller übrigen. Früher hatte der Handwerker seine Produkte verkauft, jetzt ist er gezwungen, sich selbst zu verkaufen. Dies führte zur Entstehung eines massenhaften Proletariats. Damit aber hat die Bourgeoisie ihren eigenen Totengräber produziert. Es liegt im Wesen des Kapitalismus, dass er zu periodisch wiederkehrenden Handelskrisen führt, die sich immer mehr verschärfen. Durch sie wird jedes Mal eine große Zahl von Besitzenden ruiniert und das Kapital in immer weniger Händen konzentriert, während das Elend der Massen immer höher steigt. Schließlich wird die verschwindende Minorität der Expropriateure expropriiert. Der Klassenkampf. Dem Marxismus ist mit dem Darwinismus gemeinsam, dass er keine Katastrophenlehre ist, sondern organische Umbildungen annimmt, die sich fast von selbst vollziehen, indem sie sozusagen durch ihre eigenen Fallgesetze ihren Lauf bestimmen und dass er überhaupt an wissenschaftlich kontrollierbare Gesetze des Geschehens glaubt. LaSalle hat Marx den Ökonom gewordenen Hegel genannt. Und in der Tat besteht das Grundwesen und auch Grundgebrechen des marxistischen Systems in seinem Rationalismus, der als selbstverständlich voraussetzt, dass die soziale Entwicklung ein Problem der Logik, des Kalküls, der Deduktion sei. Kurz, dass sie sich nach Hegel richte. Der Mensch aber unterscheidet sich unter anderem dadurch vom Tier, dass er sehr oft und gerade auf seinen Höhepunkten unlogisch oder überlogisch handelt. Die staatenbildenden Insekten wird er nie erreichen. Die Geschichte hat denn auch bis jetzt die marxistischen Lehren nirgends befolgt. Gerade in Russland, wo der Kapitalismus am schwächsten entwickelt war, kam es zur Diktatur des Proletariats. Und in Amerika, wo die Konzentration der Kapitalien auf eine ungeahnte Höhe gestiegen ist, hat der Kommunismus die geringsten Chancen. Der kollektivistische Grundgedanke des Sozialismus ist einfach und gerecht. Er besagt, dass Grund und Boden, alle Produktionsmittel und alle Verkehrsmittel Gemeinbesitz sein sollen. Dass die Erde, ihre Erzeugnisse und die von der Menschheit gemeinsam geschaffenen Werkzeuge auch eben dieser Menschheit gemeinsam gehören sollen, ist eine billige Forderung. Bei Gartenanlagen und rollenden Trottoirs, Badeanstalten und Spielplätzen, Bibliotheken und Museen, Schulen und Spitälern ist dies heute schon vielfach durchgeführt. Nahezu erreicht ist dieser Zustand auch schon bei der Briefbeförderung und Wasserversorgung, die trotz dem enormen Apparat fast kostenlos sind, und bei den Theatern, die fast nur noch von Freikartenbesitzern besucht werden. Dass dieses System auf Beleuchtung und Beheizung, Beförderungsmittel und Wohnstätten ausgedehnt werden wird, kann nur eine Frage von Jahrzehnten sein. Dass es sich auch auf Bekleidung und Nahrung erstreckt, nur eine Frage der Organisation und des guten Willens. Aber dieser Kollektivismus ist keineswegs identisch mit Gleichheit der Rechte und Pflichten, des Arbeitsausmaßes und Geldeinkommens. Denn dies würde voraussetzen, dass alle Menschen gleich sind, welche Annahme ein gottloser Unsinn ist. Der Marxismus behauptet, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Wenn das wahr ist, dann ist der Klassenkampf ewig, denn immer wird es unter den Menschen Gruppen mit verschiedenen Fähigkeiten und Zielen geben und immer wird jede von ihnen behaupten, sie sei die vornehmste und wichtigste. Kein Mensch wird einem Matrosen einreden können, die Sterne hätten nicht den ausschließlichen Zweck, seine Fahrt zu bestimmen. Kein Mensch einem Astronomen, sie seien noch für etwas anderes da als für seine Fernröhren. Oder vielmehr, ein Matrose oder Astronom, der etwas anderes glaubt, ist talentlos. Demnach muss zwischen Matrosen und Astronomen ein Klassenkampf entbrennen, auch wenn keiner von beiden einen Mehrwert einstreicht. Dies ist aber ganz und gar nicht die Meinung des Marxismus. Vielmehr behauptet er, dass der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat der letzte sein wird, weil der Kollektivismus auch die Klassen selbst zum Verschwinden bringen wird. Wodurch aber? Durch die Diktatur einer einzigen. Dies wäre ein sehr hinterlistiger Sophismus, wenn er nicht unbewusst wäre. Der ideale Endzustand, den der Marxismus nicht bloß postuliert, sondern als eine unentrinnbare, geradezu physikalische Gewissheit hinstellt, wäre also die in Permanenz erklärte Tyrannei einer einzelnen Klasse, noch ungerechter als alle jemals in die Geschichte getretenen, weil sie die der niedrigsten wäre. Der Trugschluss, dass es nur Proletarier gäbe, lässt sich nur durch zügellose Gewalt aufrechterhalten, indem man nämlich alle anderen Klassenangehörigen ausrottet oder zu Proletariern kastriert. Hierin überbietet der Marxismus sogar die untermenschlichste, eiserne Logik der Insektenstaaten. Denn selbst diese bestehen nicht aus einer einzigen Klasse. Die Bienen haben die Luxusklasse der Drohnen, die Amazonenameisen die Kämpferklasse der Ritter, denen die Nahrung von den Arbeitern nicht nur herbeigeschleppt, sondern sogar in den Mund gesteckt wird. Die Termiten bilden einen gegliederten Kastenstaat, und alle drei haben Königinnen oder Könige. Marx war ein Professor ohne Lehrstuhl, LaSalle hingegen ein Künstler, in seinem beweglichen Überesprit ein wenig an Heine erinnernd, der auch als einer der ersten sein großes Talent erkannte. Er nannte ihn einen neuen Mirabeau. Mit dem bronzenen provinzialischen Seigneur hatte der hysterische Breslauer Seidenhändlersohn allerdings wenig Ähnlichkeit. höchstens darin, dass auch er die Politik als ein Spiel betrachtete, in dem er die Befriedigung seiner dramatischen Instinkte und Geltungstriebe suchte. Bismarck sagte in einer Reichstagsrede von ihm, er sei einer der geistreichsten und liebenswürdigsten Menschen gewesen, mit denen er je verkehrt habe, durchaus nicht Republikaner. Aber auch ein anderes Wort Bismarcks, dass Eitelkeit eine Hypothek sei, die auf den meisten politischen Begabungen laste, lässt sich auch auf ihn in sehr starkem Maße anwenden. Seine praktischen Hauptforderungen waren allgemeines, gleiches, geheimes und direktes Wahlrecht und Gründung staatlicher Produktivgenossenschaften mit Gewinnanteil für die Arbeiter. Er verspottete die Nachtwächterrolle des heutigen Staates, der nichts anderes gewähre als den Schutz der Ausbeuter. 1863 stellte er sein berühmtes Ehernes Lohngesetz auf. Doch es stammt nur der Name und die prägnante Fassung von ihm, denn es findet sich schon bei Ricardo. Es besagt, dass der durchschnittliche Arbeitslohn immer auf den notwendigen Lebensunterhalt reduziert bleibt, der in einem Volke gewohnheitsmäßig zur Fristung der Existenz und zur Fortpflanzung erforderlich ist. Dies ist der Punkt, um welchen der wirkliche Tageslohn in Pendelschwingungen jederzeit herumgraviert. Um sich der Wirkung dieses Gesetzes zu entziehen, muss sich der Arbeiterstand zu seinem eigenen Unternehmer machen. Doch hat Lassalle offenbar nicht genügend beachtet, dass das Existenzminimum selber eine variable Größe ist. Ein anständig bezahlter Arbeiter verfügt heute, besonders in England, über ein größeres Maß an Komfort und Hygiene, als es in den Zeiten der Völkerwanderung ein Fürst genoss. Vom Marxismus leitet sich auch die materialistische Geschichtsauffassung her, die bekanntlich annimmt, dass die ökonomische Struktur der Gesellschaft den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt bedingt. Diese barbarische Banalität ist nun wohl schon damals von keinem wirklichen Historiker ernst genommen worden. Der materialistische Geist der Zeit beeinflusste aber auch die Geschichtswissenschaft insofern, als sie sich vollkommen politisierte, indem sie sich nicht nur in enggeistiger Ausschließlichkeit auf die reine Staatengeschichte beschränkte, sondern diese sogar der Parteipolitik dienstbar machte. Johann Gustav Droysen versuchte in seiner anti-habsburgischen Geschichte der preußischen Politik nachzuweisen, dass das Haus Brandenburg vom großen Kurfürsten an die Leitung der deutschen Dinge in den Händen gehabt habe und die Geschichte Deutschlands seit 2 Jahrhunderten nach der kleindeutschen Lösung tendiere. Heinrich von Sybel suchte an der Geschichte des Mittelalters nachzuweisen, dass das großdeutsche Kaisertum eine verfehlte Idee und ein Unglück für Deutschland gewesen sei. In seiner Geschichte der Revolutionszeit 1789 bis 1800, einer langatmigen Aneinanderreihung politischer Paraphrasen über sehr fleißig geschöpftes Aktenmaterial, ist von nichts die Rede als von Verfassungskämpfen, militärischen Bewegungen und diplomatischen Schiebungen. Sie handelt nicht bloß von Frankreich, sondern von sämtlichen Ländern des Erdteils. Aber indem sie ganz Europa in Totalansicht zu zeigen glaubt, verzettelt sie sich in unendliche Details und vermehrt bloß die Rubriken. Während Droysen noch Sage und Anekdote als Geschichtsquellen gelten lässt, misstraut Sybel jedem mündlichen Bericht und huldigt, emsig alle erreichbaren Archive durchstöbernd, einem papierenden Aktuarrealismus. Auf seine Methode passt das Wort Nestroys: Die Menschen sind schon so unsinnig, dass sie das für Wahrheit halten, wovon sie einen Schein in Händen haben. Bismarck sagt einmal, es gebe 2 Gattungen von Historikern. Die einen machen die Wasser der Vergangenheit klar, die anderen machen sie trübe. Zu den ersteren gehört Thame, zu den letzteren Sybel. In Droysens an sich vortreffliche Geschichte des Hellenismus ist Mazedonien-Preußen und Demosthenes ein von den Persern, Österreichern, bestochener Partikularist. Doch wirkt diese Historik ad usum Delphini bei ihm nicht so verletzend wie bei Sybel, weil er eine viel lebendigere, menschlichere Persönlichkeit war. Ein Tendenzwerk in seiner Art war auch die griechische Geschichte von Curtius, da sie in prononzierter Weise das Dogma vom klassischen Altertum verficht. Sie ist sozusagen der Abgesang des Klassizismus, aber ein sehr melodischer und rührender. Auch Mommsen, dessen römische Geschichte ungefähr um dieselbe Zeit zu erscheinen begann, modernisiert, sogar am stärksten von allen genannten. Cato ist ein Konservativer von der Kreuzzeitungspartei, Cicero ein schriftstellender Advokat und Parlamentarier aller Tiers, Crassus ein Börsenkönig aller Louis Philippe. Die Gracchen sind Sozialistenführer, die Patrizier Junker, die Greculi Pariser Zigeuner, die Gallier Indianer. Man könnte daher meinen, er sei ein Georg Ebers der Wissenschaft gewesen, dessen archäologische Romane damals sehr stark gelesen wurden. Aber hier zeigt sich wieder einmal, dass in der Kunst niemals das Was, sondern immer nur das Wie, das heißt die Persönlichkeit, entscheidet. Mommsen zieht die Historie in die Gegenwart hinein, Ebers zieht sie zur Gegenwart herab. Mommsen treibt sie durch seine Betrachtungsweise ins Relief. Ebers schleift sie durch dasselbe Verfahren bis zur Unkenntlichkeit ab. Mommsen macht aus der Professur eine Kunst, Ebers aus der Kunst eine Professur. Und alle diese Unterschiede kommen ganz einfach daher, dass diese beiden Historiker nicht dieselbe Gegenwart hatten. Die Mommsensche ist gestuft, gefüllt und original, die Ebersche eintönig, einseitig und philiströs. Man hat Mommsen von Anfang an und seither immer wieder Journalismus vorgeworfen, eine völlige Umkehrung des wahren Tatbestandes. Denn was ist Journalismus? Falsches Ethos und unerlebtes Pathos, leerlaufende Routine und ausgemünzte Phrase, konventioneller Blick durch das Auge des Zeitgenossen und anmaßendes Glossieren von unten, zwangsläufige Themenwahl, diktiert durch Nachfrage, geistlose Überschätzung des Nachrichtenmaterials. Und genau alles dieses ist auch professoral. Das Gemeinsame ist die Unbildung. Wenn man von den Produkten der Durchschnittsgelehrsamkeit, die Philologie, dies Wort im weitesten Sinne genommen, in Abzug bringt, so bleibt nichts als ein verlangweilter Journalismus. Unterschieden sind sie von diesem nur durch die verschwenderische Ausstattung, etwa in der Art, wie gewisse Hoftheater der Vorkriegszeit nichts waren als reich dotierte Schmieren. Will man aber den Journalismus in seiner idealen Bedeutung nehmen, wie es Bernard Shaw tut, dann war Mommsen ein Journalist. Shaw sagt in einem seiner Essays, Plato und Aristophanes, die dem Athen ihre Zeit etwas Vernunft einzubläuen versuchten, Shakespeare, der dasselbe Athen mit elisabethanischen Kavalieren und Handwerkern bevölkerte, Ibsen, der die Ärzte und Kirchenvorsteher einer norwegischen Gemeinde fotografierte, Carpaccio, der das Leben der heiligen Ursula ganz so schilderte, als ob sie in einer benachbarten Straße gewohnt hätte, sind noch überall lebendig und gegenwärtig. Mitten zwischen der Asche und dem Staub tausender von akademischen, peinlich genauen, archäologisch korrekten Männern der Wissenschaft und der Kunst, die ihr Leben lang der gemeinen Sitte des Journalisten, sich mit dem Vergänglichen zu befassen, hochmütig ausgewichen sind. Ich bin auch Journalist und stolz darauf und streiche mit Vorbedacht alles aus meinen Arbeiten, was nicht Journalismus ist. Überzeugt, dass nichts, was nicht Journalismus ist, lange als Literatur lebendig bleiben kann. Ich habe keine Berührung mit irgendeiner historischen Persönlichkeit als in dem Teil von ihr, der auch ich selber bin, was vielleicht, je nachdem, nur 9/10 oder 1/100 von ihr sein mag, wofern ich nicht etwa größer bin als sie. Aber dieser Bruchteil ist jedenfalls alles, was ich von ihrer Seele überhaupt erfahren kann. Der Mann, der über sich selbst und über seine eigene Zeit schreibt, ist der einzige Mann, der über alle Menschen und über alle Zeiten schreibt. Und darum mögen andere nur immer pflegen, was sie Literatur nennen. Für mich den Journalismus. In der Tat ist ja auch Shaws Cäsarbild von Mommsen entlehnt. Beide Dichter haben auf wundervolle Weise die ewige Wahrheit, dass das Genie nichts ist als der menschlichste Mensch, in eine neue und glänzende Beleuchtung gerückt. Liebe Alexa Hennings, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Bei Ihnen kann ich die rituelle Einstiegsfrage eigentlich in eine Feststellung umformulieren. Sie haben ein persönliches Verhältnis zu Egon Friedell. Ja, kann man so sagen. Also ich bin eigentlich dazu gekommen, weil mein Mann dieses Buch liest wie eine Bibel. Der hat das also neben dem Bett liegen und der liest da fast jeden Abend drin und der liest da so drin rum und irgendwann dachte ich, gib mal her. Ja, und dann bin ich da selber sozusagen reingezogen worden. Und das ist ja wirklich so, dass man so da springen kann auch in dem Buch. Das ist das Tolle, ne? Also auch gerade, was einem jetzt wichtig oder nahe ist, kann man da mal im Stichwortverzeichnis nachgucken oder man hat woanders gerade etwas über einen Menschen gelesen und dann denkt man, was sagt jetzt Friedel dazu? Und ja, als drittes kam dann mein Sohn, der ein ganz großer Bücherwurm ist und der las das dann durch und der hat sich danach so einen richtigen Leseplan für sein Leben sozusagen zurechtgelegt. Also all die Anregungen und all die Namen, die hier fallen, da hat er sich einen richtigen Plan gemacht, das systematisch durchzuarbeiten. Und er war es auch, der gesagt hat, Friedel ist gar nicht so bekannt, wie ihr immer denkt. Wir dachten, wir finden den so klasse und ein paar nahe Leute im Umfeld auch. Und wir dachten, der ist ganz bekannt. Es ist ein ganz bekannter Schriftsteller. Und das ist ja tatsächlich nicht so. Und als mein Sohn das gesagt hat, der ist gar nicht so bekannt, dann habe ich eben angefangen, Kulturredakteur zu fragen von ARD Rundfunk. Und er sagte, nö, ich habe es schon mal gehört, aber ich verbinde damit nichts. Dann habe ich den nächsten Kulturredakteur gefragt. Der wusste auch von nichts. Ja, und so dachte ich, jetzt muss es sein. Also ich möchte gerne eine Sendung eben über Friedel machen im deutschen Radio, die es eben bisher auch noch nicht gibt. Ja, und einfach Publikum für diesen tollen Mann gewinnen. Da sprechen Sie jetzt von Ihrer eigenen Sendung, nur damit da keine Missverständnisse entstehen, die, wenn diese Sendung, die wir gerade aufnehmen, ausgestrahlt wird, schon längst im ARD gelaufen sein wird. Genau. Ich weiß noch keinen genauen Sendetermin, aber 2011. Ja, in der Tat ist, glaube ich, Friedel außerhalb von Wien und Österreich im Speziellen längst nicht mehr so bekannt, wie er schon mal war. Aber immerhin sind Sie ihm begegnet. Immerhin, aber auch, man muss dazu sagen, ich komme aus dem ehemaligen DDR-Gebiet, bin in Dresden aufgewachsen und in der DDR ist er nicht verlegt worden. Und als ich jetzt den gelesen habe, dachte ich, wieso eigentlich nicht? Aber andererseits kommt man dann wieder auf Punkte, warum es so war. Also er ist ja also ein strikter Feind zum Beispiel des Materialismus, was wir eben ja auch gelesen, gehört haben. Also er nimmt ihn auseinander. Und noch verschiedene andere Dinge werden diese DDR-Verlage dazu bewogen haben. Möglicherweise auch rechte Fragen, das weiß ich nicht, aber es wurde ja schon genau sortiert, was wird auf die Leserschaft losgelassen, obwohl es auch immer wieder erstaunliche Veröffentlichungen und Entdeckungen gab, also und sicher mutige Lektoren, aber für Friedel hat sich da eben kein mutiger gefunden und so habe ich ihn erst ein paar Jahre nach der Wende eben kennengelernt. Meines Wissens gab es Lesungen. Es gab irgendwann eine Matinee, ein früherer Sendungsgast, die Chris Standfest, hat davon erzählt, dass sie das einmal recherchiert hat in einem Archiv. Ah ja. Das ist, zu DDR-Zeiten, ja? DDR-Zeiten. Es waren ja auch relativ viele österreichische und aus Wien stammende Schauspieler und Schauspielerinnen in Ostdeutschland, wie es von hier aus geheißen hat, in einer Art Emigration, weil in der Nachkriegszeit hier linkes Gedankengut auch in Künstlerkreisen nicht sehr hoch geschätzt war und da tatsächlich viele Leute, also da fällt mir zum Beispiel ein Otto Tausig, der wieder zurückgekehrt ist, in eine Art zweite Emigration getrieben worden sind. Naja, hat die DDR mal was Gutes getan. Für diese Künstler, ihnen zumindest zeitweilig eine Heimat zu geben. Klar. Sie haben sich eine Stelle gewünscht aus dem Werk Friedels, wo es um Materialismus und Marxismus geht. Also mich hat halt die Sicht von Friedel auf den Marxismus interessiert. Also wenn man in der DDR groß geworden ist, also man hat zwar auch Kant und Hegel und so gestreift, aber es ging nicht wirklich in die Tiefe. Also der Hauptteil dieses gesamten Philosophie- und Geschichtsunterricht sowohl in der Schule als auch im Studium bestand halt aus Marxismus, Leninismus. Wenn ich dann solche Begriffe wieder lese, wie Marx betrachtet sich als Vertreter des wissenschaftlichen Sozialismus, ja, also das war, er setzt das in Anführungsstriche, für mich waren das ja gar keine Anführungsstriche, das war so eine stehende Wendung und wie vieles andere auch, ne? Aber es ist ja so, dass das die meisten nicht im Herzen erreicht hat. Dazu ist es auch viel zu schlecht vermittelt worden. Vielleicht hätten sie noch ein paar ordentliche Marxisten aus dem einen oder anderen machen können, aber es ist leider nur plakativ und nur mit dem Holzhammer rübergebracht worden. Ne? Schön fand ich auch diesen Satz, dass Kapital wäre also ein so kompliziert geschriebenes und gefügtes Werk, vernietetes, schreibt er, das also weder dem einfachen Proletariat und nicht mal dem besser gebildeten Schichten also wahrscheinlich zugänglich gewesen sei. Und somit könne man behaupten, die meisten Marxisten haben keinen Marx gelesen. Und so ist es wahrscheinlich tatsächlich, ne? Also es wurden einem ja so Ausschnitte immer vorgeworfen, Schlagworte, die wurden dann unendlich auseinandergenommen. Man konnte es gar nicht mögen, weil es einfach so zertreten wurde. Und es wurden halt auch keine anderen Meinungen dazu. Wenn es eine Diskussionsgrundlage gewesen wäre und eine andere Meinung hätte gelten dürfen, das wäre auch in Ordnung gewesen. Sie sind also Marxistin in Friedels Sinn, insofern als Sie Marx nicht gelesen haben oder nicht mehr als in der Schule verlangt wurde? Genau, ja. Na gut, damit decke ich mich dann mit den meisten anderen. Im Westen gab es ja auch einen sehr, sehr großen Aufschwung, ne? Also 68er-Bewegung und so. Also das war ja, Marx war ja, das hat man ja auch sozusagen von da gespiegelt bekommen, dass das was Gutes ist oder so, ne? Und na gut, und dann, wenn man kleiner ist, und das ging ja wie gesagt schon im frühen Schulalter los, dann nimmt man das ja sowieso erst nochmal so hin und hinterfragt das nicht. Das kommt dann später. Naja, ganz falsch ist er bei vielen Dingen nicht gelegen. Also mit den zyklisch wiederkehrenden Katastrophen hat er völlig recht gehabt. Periodisch genau. Würde ich sie nicht nennen, aber zyklisch schon, ja. Ja, das fällt einem so beim Lesen auf. Also dass da durchaus viele aktuelle Bezüge sind. Und es gab ja auch vor ein, zwei Jahren von diesem Rimini-Projekt, diese Theatergruppe, die haben ja das Kapital inszeniert als Theaterstück, als Hörspiel, als Hörstück, also auf eine ganz interessante Weise. Also da wurde ja, es waren jetzt kaum Texte, aber die haben sich praktisch anhand dieses Themas, diesen verschiedenen Lebenswelten, also der Ausgebeuteten, sage ich mal, also so, sie sich verstanden, von der Prostituierten bis zum Fabrikarbeiter und sonst was. Ne? Das war ein interessantes Projekt. Also ich denke mal, dass es immer noch zum Nachdenken anregt. Und wenn man das nicht so doktrinär betrachtet, auf jeden Fall. Ja, da gibt es bei uns den Kurt Palm, der ja auf sperrige Werke spezialisiert ist und der unter anderem im Rahmen von Kochabenden von Öffentlichen vor Publikum ebenso nicht ganz einfach zugängliche Werke, sage ich mal, wie Adalbert Stifter, aber auch James Joyce Ulysses und Karl Marx Das Kapital in doch recht unterhaltsamer, gescheiter und liebenswürdiger Form vorgetragen hat. Naja, man muss ja auch sagen, auf Marx fußend fällt mir natürlich ein, Bert Brecht mit seinen Prognosen und Voraussagen, die er in den 30er Jahren oder späten 20er Jahren teils geschrieben hat. Zum Beispiel fällt mir da jetzt ein, die Geschäfte des Herrn Julius Caesar, wo man eigentlich fast geneigt ist, ihm eine prophetische Gabe zuzuschreiben, was natürlich nicht der Fall war. Er hat sich, wie es der Kurt Palm hier auch als Sendungsgast sehr schön gesagt hat, er hat sich eigentlich genau auf das Handwerkszeug, das Marx ihm mit seiner wissenschaftlichen Geschichtsbetrachtung geliefert hat, berufen und es erfolgreich angewendet. Diese Geschichtsbetrachtung wird ja hier schwerst kritisiert. Für Gewürzkrämer. Das Wort fällt. Der Materialismus ist was für Gewürzkrämer, ne? Naja, Friedel spricht ja überhaupt die Möglichkeit einer objektivierbaren Geschichtsbetrachtung ab. Ja. Womit er natürlich auch recht hat. Andererseits sind so die marxischen Grundlagen, wie gesagt, schon auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wäre interessant gewesen, wie dieser weltanschauliche, ideologische Konflikt weitergegangen wäre, wenn Friedel noch ein paar Jahre länger gelebt hätte. Also ich habe jetzt auch so beim Lesen gestaunt, also er hat ja auch so eine prophetische Gabe, ne? Also zum Beispiel diese Stelle, dass also der konsequente Marxismus ja ist, also wenn es um diesen Klassenkampf geht, es gibt die zwei Klassen und dass also jeder entweder zum Proletarier degradiert wird oder vernichtet. Und das hat er also Mitte, Ende der 20er Jahre geschrieben. Ich denke mal, es ging ja diese schlimmen Vernichtungen in Stalin-Zeit, die waren ja Mitte der 30er Jahre, war der Höhepunkt. Also davon hat er möglicherweise gar nichts gewusst oder noch nichts wissen können oder wenig gewusst. Aber das ist ja alles in einer dermaßenen Wucht eingetreten, wenn man das eben wirklich zu Ende denkt. Und da sieht man eben auch dieses Martialische letztlich. Also wenn dann der richtige Mann in Anführungsstrichen dazu da ist, das so durchzuziehen, dass es dann eben sehr, sehr viele Tote gibt. Also das hat sich natürlich Marx sicher nicht so vorgestellt, da war er noch sicher ein sanfterer Mensch, so stelle ich ihn mir vor. Wir haben übrigens ein wunderschönes Kinderbuch in der DDR, also als allererste, die Heranführung zu Karl Marx war, das Buch hieß Moor und die Raben von London und handelte von Karl Marx' Familie. Mit Jenny Marx und den Kindern und er hat ihnen immer, das ist wohl authentisch, Geschichte erzählt, da spielte so ein Teufel eine Rolle und so und hat mit ihnen auch so Puppen, Handpuppen gemacht und also hat sich da wohl ganz schön gekümmert. Na, und das ist ein ganz nettes Kinderbuch gewesen, so. Das war die Einstiegsdroge. Einstiegsdroge klingt jetzt aber so, als wären sie doch treu geblieben. Nee, also die Einstiegsdroge im Sinne von, dass man Kinder öffnet, ne? Also mit so einer Geschichte und dann nachher, wenn sie älter sind, zu schauen, was hat der Mann da geschrieben oder warum ist das wichtig oder so. Das ist ja schon mal eine gute Grundlage, wenn man Sympathie schafft, ne? Bei der zukünftigen Zuhörerschaft oder ne? Denen, die das lesen sollen, Leserschaft, wie auch immer. Das ist schon ein ganz geschickter Zug, wobei ich diesen Schriftstellern das jetzt nicht unterstellen will. Also das kann man sicher heute noch lesen. Ich weiß gar nicht, ob es noch verlegt wird. Es wird ja unglaublich viel, gerade Kinderliteratur, DDR-Literatur, wieder verlegt und so. Also gab ja auch vieles, was nicht unbedingt politisch war. Sie haben jetzt eine Zeit sehr intensiver Forschung bezüglich Friedel hinter sich. Das hat Sie eben auch jetzt nach Wien geführt. Na, Forschung ist bestimmt zu viel gesagt. Also leider hat man ja als Journalist auch nicht immer so viel Zeit oder kann sich so viel Zeit nehmen, wie man das gern möchte, wenn man davon leben muss. Ich bin freie Journalistin. Also da würde ich gerne, ich könnte jetzt ein Jahr frei nehmen oder so und nur mich mit Friedel beschäftigen. Aber was ich eben gemerkt habe, ist, dass das, also es existiert ja zum Beispiel auch keine wirklich ernstzunehmende Biografie, also wissenschaftliche Biografie, ne? Naja, doch. Von dem Lorenz, meinen Sie? Herbert Illigs Dissertation. Ja, das bezeichnet er selber noch nicht so als Biografie und er sagt, er hat sie noch in der Schublade. Ne? Also es ist da vieles noch wirklich zu erforschen oder zumindest niederzuschreiben, selbst wenn er es schon erforscht hat. Also das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist eben eine Annäherung an diese Person sozusagen für die Hörer. Und da kann ich mich ja durchaus auch naiv verhalten oder naiv erstmal annähern. Und ja, das Bild, was ich von ihm habe, das habe ich ja, also ich habe auch von dem Peter Hage dieses Buch gelesen, der Partylöwe, der immer Bücher fraß. Also es müsste eigentlich ein österreichischer Autor sein, das Buch ist aber in München erschienen, 1971. Dieser Peter Hage hat auch eine Promotion über Friedel geschrieben. Dieses Buch ist aber sehr, es hält sich zwar äußerlich an die Fakten, es fabuliert aber auch sehr. Liest sich aber sehr gut und Friedel und sein Kreis ist es unterschrieben. Und da gewinnt man schon eigentlich auch ein ganz, ganz gutes Bild über den, was es für ein Mensch war, was es für ein Charakter war in diesem kleinen Büchlein. Also da bin ich dankbar, dass ich darauf gestoßen bin. Was war Friedel für Mensch und Charakter? Na, es gibt ja diese verschiedenen Seiten an ihm. Das ist ja das Spannende, also dass er vom Äußeren her eben diesen Partylöwen gegeben hat, der auch gern dem Alkohol zusprach und sonstigen Zerstreuungen, der also witzig und pointiert und alle Menschen unterhalten hat, auch pointensüchtig, was dann sicher wieder vielleicht manchem auf den Geist gegangen ist, aber jedenfalls also so ein Gesellschaftslöwe war. Jeden kannte und jeder mochte ihn. Und dass er im Stillen so ein Gelehrter war. Das finde ich eben ganz ungewöhnlich. Ne? Dieses Außenbild und das, was offensichtlich wirklich sein Innerstes war. Also ich bin mir nicht sicher. Vielleicht war ja auch dieses ganz aus sich rausgehen sein Inneres. Dann hat er zwei ganz unterschiedliche Seelen gehabt, die in seiner Brust wohnen. Aber ich habe eher den Eindruck, dass es im Grunde vielleicht ein ganz stiller Mensch war, der mit seinen Büchern und mit den Geschichten und der Geschichte ganz glücklich war. Und aus dieser Welt auch, das war für ihn bestimmt auch so ein Stück Weltflucht. Dieses Ernsthafte und Gelehrte, das hat er ja sonst nicht nach außen getragen. Also das war ja wirklich wohl so eine jahrelange, so ein Geheimnis oder so. Nein, nicht in dem Sinn, als er eine akademische Karriere angestrebt hätte, das überhaupt nicht. Aber er hat auch, das verbindet ihn wieder mit Kurt Palm, er hat ein Selbstverständnis als Volksbildner gehabt und hat schon auch sehr früh, da müsste ich jetzt beim Illigim nachschauen, wann genau, wo es ja ein Auftritts- und Werkverzeichnis gibt, er angefangen hat, sich auf Bühnen zu stellen, also eigentlich entertainermäßig. Und dort, wie es heute auch manche Kabarettisten tun, zum Teil freie Vorträge zu halten, aus denen natürlich sein erstaunliches Maß an Bildung unschwer abzulesen war. Hat das meines Wissens auch außerhalb dieser geschützten Umgebung eines Theaters getan, nämlich in Wirtshäusern in der Vorstadt und damit nicht immer beim Publikum großes Interesse und Zuspruch erweckt. Aber das fiel trotzdem, vielleicht ist es noch was anderes, wenn man einen Vortrag macht und das auch noch launig und so, das ist dann trotzdem noch eine Art Show. Und dieses Zuhause wie so ein Maulwurf sozusagen, dann das alles sammeln und vor allem zu einem neuen Gedankengebäude aufzubauen, das war dann sicher das Überraschende eben und was ja wohl auch überrascht hat. Aber nichtsdestotrotz haben wohl viele seiner Freunde das Buch dann doch nicht gelesen. Es reichte ihnen zu wissen, dass es amüsant ist. Ja, es gibt ja diesen kurzen Briefwechsel mit der Lina Loos, glaube ich, wo er sich eben alteriert, dass sie das Buch noch nicht gelesen hätte und sie darauf sagt, da würde ja wohl eh nur wieder alles drinstehen, was sie nicht interessieren würde. Und er darauf antwortet, so umfassend sei das Werk denn doch wieder nicht. Er muss ein unheimlich schlagfertiger Mensch gewesen sein. Das ist auch was ich bewundere. Das war das sicher, ja. Und toll, also mit einem so blitzenden Intellekt. Es gibt ja auch sehr, sehr viele intelligente Leute, die es gar nicht ausdrücken können. Ne? Mit denen kann man keine, das wissen wir beim Radio auch, keine fünf Sätze, das geht gar nicht, ne? Weil die dann so in sich sind und das gar nicht nach außen bringen können. Und das ist eben das Fantastische auch an Friedell, dass er... Die Aufführung konnten wir leider nicht erleben, aber wir haben das Buch oder die Bücher und merken daran, wie wunderbar er das ausdrücken konnte. Er war jedenfalls ein großer Rhetoriker, auch was das gesprochene Wort betrifft. Ja. Mhm. Wo Sie völlig recht haben, ist, dass er eine sehr, sehr strikte Grenze gezogen hat zwischen einem Innen und einem Außen. Also er hat zum Beispiel, das schreibt er selbst irgendwo in einem Feuilleton, er hat für jeden Tag entschieden, ob er jetzt aus dem Haus geht oder ob er Besuch empfängt oder nicht. Und wenn ihn irgendetwas an dem vorgefassten Entschluss gehindert hat, konnte er sehr ungehalten und grantig werden. Mochte er gar nicht. Auch wenn jemand seine Bleistifte unterschiedlicher Härtegrade durcheinander gebracht hat. Er hat sich ein jedenfalls sehr striktes System selbst geschaffen und verordnet, was ihn wahrscheinlich auch in die Lage versetzt hat, überhaupt als schwerer Alkoholiker dieses Arbeitspensum zu bewältigen. Ich muss aber noch mal einfügen, dass ich dieses Projekt, was Sie machen, ganz klasse finde. Und ja, das ist ja auch was eines der wenigen Sachen sozusagen, die ich in Wien gefunden habe, wonach ich gesucht habe, dieses Wo lebt Friedell heute noch? Also wer beschäftigt sich mit ihm? Ne? Wer bringt das unter die Leute? Und da ist das dieses Radioprojekt ja ein Teil davon. Also Hochachtung, sowas anzugehen. Dankeschön. Ich hoffe, es gibt immer viel Publikum. Es gibt oder interessiertes Publikum. Es müssen ja gar nicht viele sein, aber die da sind. Den Downloads nachzuschließen, zumindest eine wachsende Schar. Ja? Ich hab doch, ja, für mich ist es auch eine Entdeckungsreise. Insofern, als ich Friedell mit Anfang 20 gelesen habe und während des Lesens schon gemerkt habe, dass mich das jetzt verändert und beeinflusst. Und insofern der Wunsch auch immer da war, dorthin wieder zurückzukehren. Und dann kam Kurt Raubal eigentlich ursprünglich mit der Idee, das als Radiolesung zu gestalten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eine gute Gelegenheit. Und in der Tat muss ich sagen, also ich habe noch von jedem meiner Gäste und Gästinnen etwas Neues über Friedell erfahren. Weil jeder und jede das eigene Bild einfach mit hineinträgt und immer wieder neue Aspekte auftauchen. Ja. Mhm. Allein die Erfahrung, dass dieser Text, der ja durchaus komplexe Satzstrukturen bevorzugt, die teils über halbe Seiten oder noch mehr gehen, überhaupt von nicht geübten Leserinnen zu bewältigen ist. Ich wage zu behaupten, dass das mit Thomas Mann, der in etwa gleich lange Sätze baut, nicht möglich wäre. Hm, kann sein, ja. Was nach meinem Dafürhalten wiederum etwas damit zu tun hat, dass er seine Formulierungen eben auch in der gesprochenen Rede ausprobiert und entwickelt hat. Ja, Teile von seinen Vorträgen sind ja wohl auch so wie als Module eingeflossen. Das ist Gegenstand von Illichs Dissertation gewesen, ja. Mhm. Genau das nachzuweisen, dass es teils Publikationen über einen Zeitraum von 30 Jahren waren, teils live vorgetragen, da kann man es nicht mehr nachprüfen, weil meines Wissens gibt es da keine Manuskripte davon, aber teils auch als Essay, Feuilleton publiziert. Ja. Was ja auch ganz schade ist, dass es keine einzige Tonaufnahme gibt von Friedell. Hätte ich auch nicht gedacht, dass... Meines Wissens das so ist. Weder Film noch Ton, ja. Naja, ich müsste jetzt genau nachlesen, um da was sagen zu können, aber er hat zum Radio schon auch eine sehr kritische Haltung, also skeptische Haltung, würde ich sagen, gehabt. Und das Radio hat seinen Aufschwung ja eigentlich erst nach ihm wirklich genommen. War ja nicht so, dass das Radio erfunden worden wäre und gleich alle am Bauch gelegen wären und gesagt haben, wow, das ist aber toll. Sondern ganz im Gegenteil, es gab ganz, ganz massive Zweifel, ob sich das in irgendeiner Form durchsetzen wird, eben aufgrund der Tatsache, dass der Radioempfang per se mal gratis und nicht zu unterbinden ist. Man konnte damals nicht sagen, du kannst nur zuhören, wenn du dafür bezahlst. Und das war eigentlich eine sehr gängige Argumentation. Ja, wer wird das finanzieren, nur damit die Hausfrau daheim Musik hören kann, gratis? Mhm. Es kam anders. Es kam anders und ja, da hat auch das Dritte Reich natürlich eine sehr große Rolle gespielt, die dieses Potenzial als Erste nicht nur erkannt, sondern auch ausgeschöpft haben. Nicht zum Wohle der Menschheit. Was meinen Sie denn, warum Friedell in Wien so eine untergeordnete oder unentdeckte Rolle spielt? Also jetzt zum Beispiel der Otto Steffel, der da diese Rezitationsabende macht. Ich habe nichts anderes rausgekriegt. Er selbst sagt auch, er wüsste nicht, wer noch Friedell aufführt. Theaterstück, ja. Also es gibt einen Haufen Kabarettszenen und es gibt ja ganz viel, was man so machen könnte. Gerade in seiner Heimatstadt und gerade auch mit der Sprache. Ja, warum ist das so? Also haben Sie sich da mal Gedanken gemacht? Naja, Theaterstück kenne ich ein einziges, das ist die Judas-Tragödie, die ich nicht wirklich für spielbar halte. Also es wurde mal gespielt am Burgtheater, gab es glaube ich 5 Aufführungen, also kein sehr großer Erfolg gewesen. Ist auch nicht sehr lustig, wie der Titel schon sagt, sondern ist eigentlich eher ein Werk mit philosophischem Hintergrund und meines Erachtens eher undramatisch. Sie haben völlig recht, mit den Szenchen und Kabarett-Szenen, da gibt es eine ganze Menge, vor allem mit Alfred Polger zusammengeschriebene. Das ist schon publiziert und wird auch immer wieder irgendwo mal gelesen. Also ganz zuvorderst natürlich Goethe in der Deutschstunde, ist schon ein Klassiker, so in bunten Abenden. Ja, ansonsten, Sie haben mal gefragt, wieso es denn kein Museum gäbe. Naja, es gibt auch kein Schnitzler-Museum. Es gibt auch kein Stefan Zweig oder Josef Roth Museum, da wäre die Liste eine sehr, sehr lange. Dann sollte man mal ein Wiener Literaturmuseum für alle zusammengründen. Ist denn das der Vorschlag? Eine Anregung. Ja. So viel Potenzial in dieser Stadt. Oft heißt es ja auch, ja, also Literatur lässt sich nicht ausstellen oder es ist schwierig machbar. Da kann ich eine Reise nach Mecklenburg empfehlen, wo ich wohne. In Klütz, das ist also so gut wie an der Ostsee, 5 Kilometer davon entfernt, in der Nähe von Lübeck, da haben vielleicht noch manche eine Vorstellung. Da gibt es ein Uwe Jonsson Literaturhaus. Und Uwe Jonsson ist ja auch ein recht sperriger Autor mit einem interessanten Leben. Der hat in dieser Stadt nie was zu tun gehabt. Der hat Bücher geschrieben, da hat er fiktive Mecklenburger Städte und Landschaften. Also es lässt sich an nichts genau festmachen, aber es könnte auch dort spielen. Also das war der einzige Ansatzpunkt, den also so ein Verein von Literaturfans und Uwe Jonsson-Fans hatte. Und das ist halt ein alter Speicher, der dann dafür zur Verfügung gestellt wurde. Und dieses Museum beherbergt, oder diese Ausstellung, es ist ja kein Museum, beherbergt nicht ein einziges Stück von Uwe Jonsson. Also da gibt es keine Schreibmaschine und seine Pfeife ist da auch nicht. Es gibt dort Bücher, es gibt dort Hörstationen, es gibt natürlich Fernsehbeiträge über ihn. Es gibt Zeitungen, die also auf verschiedenste Art aufbereitet sind. Und man wird da so reingezogen und es gibt so wunderbare Möglichkeiten, gerade über Hörstationen, einen Schriftsteller daran heranzuführen. Ne? Also da braucht man wirklich keine Ausstellungsstücke, wenn das immer der Grund ist, dass gesagt wird, ja, wir haben das, leider können wir hier keine Ausstellung machen, weil eben uns fehlen ja diese Erinnerungsstücke. Da gibt es also ausstellungstechnisch ganz grandiose Möglichkeiten, ne? Sowas zu lösen. Und ja, würde ich der Stadt wünschen, dass sowas zustande kommt mit diesen wahnsinnig tollen Schriftstellern, die hier gelebt haben und na, allein die Lebensgeschichten nachzuvollziehen mal. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Alexa Hennings. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 10. Jänner 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.